Sie sagten, wir werden dich nicht dem vorziehen, was an klaren Beweisen zu uns gekommen ist, und vor demjenigen, der uns erschaffen hat. So entscheide, was du entscheiden magst. Du entscheidest nur über dieses irdische Leben.